Kapitel 37. Das war wohl wirklich ein verblüffender Anblick und nach ein paar Minuten begriffen die Leute, dass der goldene Ball doch keine Bombe sein konnte. Sie strömten aus den U-Bahn-Eingängen heraus und standen da und staunten mit offenem Mund zu dem Wunder hinauf. Eine halbe Meile im Umkreis waren die Straßen mit Menschen verstopft. Alle schnappten schier vor Aufregung, als sie die Nachricht verbreitete, oben auf dem goldenen Ball seien lebende Geschöpfe zu sehen. Es ist eine fliegende Untertasse, die Wesen sind aus dem Weltraum, es sind Marsbewohner, vielleicht kommen sie vom Mond. Und ein Mann, der zufällig ein Fernglas dabei hatte und damit bis auf die Spitze des Empire State Building schauen konnte, verkündete, sie sehen wirklich komisch aus, das kann ich euch sagen. Polizeiautos und Feuerwehrwagen brausten aus der ganzen Stadt herbei und hielten mit quietschenden Bremsen vor dem Empire State Building. 200 Feuerwehrmänner und 600 Polizeibeamte stürzten in das Gebäude und fuhren mit den Aufzügen bis hinauf ins 102. Stockwerk. Dann rannten sie auf den Dachgarten hinaus, der unter der spitzen Zinne liegt, und von wo aus die Touristen sich New York von oben anschauen. Alle Polizisten hielten die Pistole schussbereit in der Hand, den Finger am Abzug und die Feuerwehrmänner umklammerten ihre Äxte. Aber hier auf dem Dachgarten standen sie alle direkt unter der Pfirsichwölbung und konnten die Reisenden auf Deck nicht sehen. »Ahoi dort oben«, schrie der Polizeichef, »kommt herunter und zeigt euch!« Sofort schob Tausendfüßler seinen dicken braunen Kopf über die Pfirsichrundung und schaute mit seinen schwarzen Augen, so groß und kugelrund wie Murmeln, neugierig auf die Polizisten und Feuerwehrmänner hinunter. Sein hässliches Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Vorsicht, das ist ein Drache«, schrien die Polizisten und Feuerwehrmänner gleichzeitig. »Es ist kein Drache, es ist ein Wampus.« »Es ist ein Gorgo, eine Seeschlange, eine Boa Constrictor, es ist ein Manticorus.« Niemand wusste, was ein Manticorus ist. Aber drei Feuerwehrmänner und fünf Polizisten wurden ohnmächtig und mussten weggetragen werden. »Es ist ein Schnududel«, rief der Polizeichef. »Ein wilder Wummkrumper«, schrie der Feuerwehrhauptmann. Tausendfüßler grinste immer mehr. Es machte ihm Riesenspaß, dass er so viel Aufregung verursachte. »Hey du, hör mal«, schrie der Polizeichef und legte die Hand wie ein Trichter in den Mund. »Ich will wissen, woher du kommst.« »Wir kommen tausende von Meilen weit her«, schrie Tausendfüßler zurück, grinste noch breiter und zeigte alle seine braunen Zähne. »Ich hab's ja gleich gesagt, die kommen vom Mars«, sagte der Polizeichef. »Wahrscheinlich haben sie recht«, sagte der Feuerwehrhauptmann. In diesem Augenblick tauchte Grashüpfers großer grüner Kopf neben Tausendfüßler auf. Sechs weitere starke Männer fielen in Ohnmacht, als sie ihn sahen. »Das ist ein Oger«, schrie der Feuerwehrhauptmann aus. »Oder ein Basilisk«, brüllte der Polizeichef. »Zurück, Männer! Er kann sich jeden Augenblick auf uns stürzen.« »Wovon reden die bloß?«, fragte Grashüpfer. »Keine Ahnung«, meinte Tausendfüßler. »Jedenfalls scheinen sie sich über irgendetwas schrecklich aufzuregen.« Nun erschien auch noch Spinnes schwarzes, mordlustig aussehendes Gesicht, das auf jeden Fremden wahrscheinlich am furchterregendsten wirkte. »Heiliges Kanonenrohr, jetzt sind wir erledigt«, schrie der Feuerwehrhauptmann. »Das ist ein Riesenskorpion.« »Viel schlimmer«, widersprach der Polizeichef, »es ist ein giftiger, kolossaler Kakerlak. Sehen Sie sich nur das grauslige, giftige Gesicht an.« »Ist das die Sorte, die ausgewachsene Männer zum Frühstück frisst?«, fragte der Feuerwehrhauptmann und wurde leichenblass um die Nase. »Das ist sie«, nickte der Polizeichef. »Oh, helft uns doch bitte hier herunter, mir ist schon ganz schwindelig«, rief die Spinne. »Das ist vielleicht eine Falle«, meinte der Feuerwehrhauptmann. »Niemand rührt sich, bis ich befehle. Wahrscheinlich haben sie Weltraumgewehre«, murmelte der Polizeichef. »Aber wir müssen irgendwas tun«, erklärte der Feuerwehrhauptmann grimmig. »Da unten in den Straßen stehen mindestens 5 Millionen Menschen und beobachten uns.« »Nun, dann steigen Sie doch die Leiter hinauf«, schlug der Polizeichef vor. »Ich bleibe unten und halte die Leiter fest. Und Sie schauen oben mal nach.« »Vielen Dank«, sagte der Feuerwehrhauptmann. Wenige Sekunden später schauten 7 fantastische Gesichter über die Pfirsichrundung hinab. Tausendfüßler, Grashüpfer, Spinne, Regenwurm, Marienkäferchen, Seidenraupe und Glühwürmchen. Eine Art Panik packte die Polizisten und Feuerwehrmänner auf den Dachgarten. Doch plötzlich verflog ihre Angst und alle hielten vor Verblüffung den Atem an. Ein kleiner Junge tauchte zwischen all den Geschöpfen auf. Sein Haar flatterte im Wind und er lachte und winkte und rief: »Hallo da unten!« Einen Augenblick standen die Männer sprachlos da und starrten. Sie trauten ihren eigenen Augen nicht. »Lieber Himmel«, stieß der Feuerwehrhauptmann aus und wurde rot. »Das ist wirklich ein kleiner Junge.« »Hab bitte keine Angst vor uns«, rief James. »Wir sind so froh, dass wir hier sind.« »Was ist mit den seltsamen Gestalten neben dir? Sind die nicht gefährlich?«, rief der Polizeichef. »Natürlich sind sie nicht gefährlich«, antwortete James. »Es sind die nettesten Geschöpfe der Welt. Ich stelle sie euch jetzt der Reihe nach vor und dann werdet ihr mir das schon glauben.« Tausendfüßler ist vielleicht etwas, wenn man vergleicht, etwas lang, wenn man vergleicht. Doch was lang ist, hat viel Platz, steckt vor Liebe und ist ein Schatz. Tapfer ist er wie ein Ritter, freundlich wie ein Babysitter. Tausendfüßler ist nicht ohne, arbeitet für Spaniens Krone. Hat das Kinderfräulein frei, ruft der König ihn herbei. Und Freund Tausendfüßler kommt, wiegt die Prinzessin gern und prompt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr auf dem Thron sind, bemerkte der Feuerwehrmann. Regenwurm ist ein prächtiger Mann, weil er für alle Bauern das Land umgraben kann. Und für euch Leute in der Stadt gräbt er den neuen U-Bahn-Schacht, was niemand besser und billiger macht. Regenwurm wurde rot vor Stolz und Verlegenheit und Spinne klatschte Beifall und rief: Das stimmt genau. Grashüpfer ist als Musikant bestimmt nicht zu verachten, er spielt die schönsten Melodien, die uns viel Freude machten. Er nimmt sein linkes Hinterbein, sein Flügel ist die Geige, er fädelt Moll, er fädelt Bass, das macht auch euch bestimmt viel Spaß. Dann kann er nicht sehr wild sein, meinte der Polizeichef. Glühwürmchen ist hier fabelhaft, er hat uns immer Licht verschafft, den dunklen Pfirsich drin und wer es in der Stadt an seiner Decke hat, braucht keinen Strom und keinen Schalter, das spart viel Geld bis in sein Alter. Wenn das stimmt, wird Glühwürmchen hier berühmt, riefen 52 Polizisten. Wer auf dem Pfirsichstängel saß und still vergnügt ihr Futter fraß, das war unsere Spinne. Sie sucht sich im Kerne drinnen ein Plätzchen still zum Spinnen und kann den kräftigen Seidenfaden, an den die Möwen uns über das Meer getragen, Spinnes Lob so laut erschallen, ohne sie wären wir ins Meer gefallen. Die Polizisten und die Feuerwehrmänner klatschten Beifall und ein paar riefen Hurra! Marienkäferchen war mein Trost, seit unserer Reise hat begonnen, wenn das Meer gewaltig tost, blieb es furchtlos und besonnen. 400 Kinder ließ es zurück, die kommen mit dem nächsten für sich, welch ein Glück! Wir finden Marienkäferchen reizend, riefen alle. Von Rom bis Philadelphia, von Timbuktu bis Brasilia gibt's keine schönere Seide, so fest und fein, als die von unserer Raupe ganz allein. Die Königin von England bestellte ihr Hochzeitskleid bei unserer Seidenraupe vor gar nicht langer Zeit. Demnächst trägt euer Präsident ein elegantes Seidenhemd, das unsere Raupe ihm gemacht und frisch gebügelt überbracht. Das ist aber nett von ihr, riefen alle Feuerwehrmänner und Polizisten, und jetzt müssten wir sie alle miteinander von ihrem Riesenpfirsich herunterholen. Warum haben wir bloß so lange gewartet?